Die zwei Siedler. Einen schrecklichen Augenblick lang befiel Atrio Zweifel, ob Ykramul ihn nicht doch betrogen hatte. Denn als er zu sich kam, befand er sich noch immer in der Felsenwüste. Er richtete sich mühsam auf, und nun sah er, dass er zwar in einer Bergwildnis war, aber in einer ganz anderen. Er beschattete sein Gesicht mit der Hand und erblickte etwa eine Meile entfernt ein unregelmäßig geformtes Felsentor, dessen Bogen aus waagrecht liegenden Steinplatten gebildet war und das vielleicht 100 Fuß hoch sein mochte. Sollte das der Eingang zum südlichen Orakel sein? Soweit er sehen konnte, lag hinter dem Tor nichts als eine endlose, leere Ebene, kein Gebäude, kein Tempel, kein Hain, nichts, was einer Orakelstätte ähnlich sah. Während er noch überlegte, was er tun sollte, hörte er plötzlich eine tiefe, bronzene Stimme. »Atreo!« Er wandte sich um und sah hinter einem der rostroten Felsentürme den weißen Glücksdrachen hervorkommen. Blut rann aus seinen Wunden und er war so geschwächt, dass er sich nur mit Mühe zu ihm hinschleppen konnte. Dennoch zwinkerte er lustig mit einem seiner rubinroten Augen. »Wundere dich nicht allzu sehr, dass ich auch hier bin, Atreo. Ich war zwar wie gelähmt, als ich im Spinnennetz hing, aber ich habe doch alles mitgehört, was Ykramul dir sagte. Und da dachte ich, gebissen bin ich schließlich auch von ihr. Warum soll ich nicht ebenfalls von dem Geheimnis Gebrauch machen, das sie dir anvertraut hat? So bin ich ihr entkommen.« Atreo freute sich. »Es war mir schwer, dich Ykramul zu überlassen, aber was hätte ich tun können?« »Nichts. Aber du hast mir trotzdem das Leben gerettet. Wenn auch nicht ohne meine Mithilfe.« Und abermals zwinkerte er ihm zu, diesmal mit dem anderen Auge. »Das Leben gerettet? Für eine Stunde, denn mehr bleibt uns beiden nicht. Ich fühle das Gift Ykramuls mit jedem Augenblick stärker.« »Für jedes Gift gibt es ein Gegengift. Du wirst sehen, dass alles gut gehen wird.« »Ich wüsste nicht, wie.« »Ich auch nicht. Aber das ist gerade das Schöne. Von jetzt an wird dir alles gelingen. Schließlich bin ich ein Glücksdrache. Auch als ich im Netz hing, habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Und wie du siehst, mit Recht. Mein Leben gehört dir, wenn du es annehmen willst. Ich dachte mir, du wirst ein Reittier brauchen für die große Suche. Abgemacht.« »Abgemacht.« »Übrigens, mein Name ist Fuchur.« »Gut, Fuchur. Aber während wir reden, verrinnt die wenige Zeit, die uns noch bleibt. Ich muss etwas tun, aber was?« »Glück haben, was sonst?« Doch Atreo hörte ihn nicht mehr. Er war niedergefallen und lag reglos, eingerollt in die weichen Krümmungen des Drachenleibes. Ykramuls Gift tat seine Wirkung.